Jüngst richtete der Generalsekretär der Volkspartei für Wiederaufbau und Demokratie der Demokratischen Republik Kongo, Ang-Imoba Sagani, ein Antworttelegramm an Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. Im Telegramm bedankte er sich im Namen von Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo, Joseph Kabila Kabange, Gründer der Volkspartei für Wiederaufbau und Demokratie, und von ihm beim Genossen Kim Jong-un für das Glückwunsch-Telegramm des ZK der Partei der Arbeit Koreas zum 15. Gründungstag seiner Partei. Weiter wünschte er dem koreanischen Volk eine schönere Zukunft und bekräftigte erneut den Willen der Volkspartei für Wiederaufbau und Demokratie der Demokratischen Republik Kongo dazu, für die Interessen der Völker beider Länder mit der Partei der Arbeit Koreas zusammenzuarbeiten.